Es geschah zu Anfang dieses Jahrhunderts, als drei Wissenschaftler, die sich nicht kannten, glaubten, die Gesetze entdeckt zu haben, die die Erbeigenschaften bestimmen. Sie wussten nicht, dass diese bereits vor wenigen Jahren von einem anderen Forscher entdeckt worden waren. Diese Wissenschaftler sind der Holländer Fries und die Deutschen Lorenz und von Tschermak. Aber ein anderer Deutscher hatte dieselben bereits 25 Jahre früher entdeckt, Gregor Mendel aus Brünn, ein Ort in Mähren. Von da ab wurden die Gesetze der Übertragung der Erbeigenschaften als die Mendelschen Gesetze bekannt. Als Hitler in Deutschland an die Macht kam, sollten es Professor Hans Günther und Walter Darré sein, die zusammen mit Alfred Rosenberg daran gingen, in sozialer und politischer Hinsicht die Forderungen der Mendelschen Gesetze im Volk und in der Rasse der Deutschen anzuwenden. Dem Genie Walter Darré gelang es, mit seinen Postulaten Blut und Boden die Jugend und das deutsche Bauerntum in den genetischen Grundlagen des neuen Deutschland zu verwandeln. Er selbst gestand, ein Unwissender der erleuchteten Wahrheit des Mythos des Jahrhunderts, Rasse und Blut gewesen zu sein, und behauptete, es ist nun leicht zu verstehen, dass die jüdische Angelegenheit nicht eine religiöse, sondern eine rassische ist. Er und Günther erhoben sich gegen die liberalen, lamarckschen und marxistischen Prinzipien, welche besagen, dass die Eigenschaften des Menschen sich durch den Einfluss natürlicher, wirtschaftlicher und Umweltbedingungen ihres Habitat verändern. Darré fügte hinzu, während des ganzen 19. Jahrhunderts hat man darüber diskutiert, ob der Jude sich des Einflusses seiner Umwelt bedienend in einen Indoeuropäer oder einen Arier verwandelt werden könnte. Aber die äußeren Einflüsse können das Erbgut nicht verändern. Das gilt auch für den Kriminellen. Und fährt fort, es ist noch nie ein wahres Genie in irgendeinem Volk hervorgegangen, dessen Eigenschaften und Veranlagungen nicht schon unter seinen Vorfahren glaubhaft bewiesen worden wären. Wir leugnen nicht, dass das Genie seine Gegenwart einer göttlichen Gabe verdankt, behaupten aber, dass ein Genie sich nur im Rahmen der Möglichkeiten völlig äußern kann, die ihm durch Vererbung von seinen Vorfahren vermacht werden. Wie wir bereits am Beispiel der Stradivari-Geige erklärten. Darré führte weiter aus, die Illusion des 19. Jahrhunderts in Bezug auf den ununterbrochenen Fortschritt kann vielleicht nur Gültigkeit haben für die Dinge, die der Mensch erfindet und baut. Immer dann, wenn er Rasse hat, sagen wir, von daher der Glaube, dass die Amerikaner viel eher als die Russen gewisse Erfindungen verwirklichten, weil sie mehr Deutsche mitgenommen hatten nach dem Kriege. Von Braun beweist dies. Das ist aber für die Entwicklung des Menschen selbst nicht gültig, weil diesem eine Grenze in den Erbeigenschaften und Bedingungen seiner Rasse gesetzt sind. Wir Deutschen der Zukunft werden fähig sein, nur das zu verwirklichen und zu schaffen, was durch das Blut unserer Kinder und Enkel getan werden kann. Die Volksgemeinschaft ist eine ethnische Gemeinschaft. Was wir sind und was wir als Volk noch sein werden, das entscheidet unsere ethnische Zusammensetzung. Dies, das für Deutschland galt, gilt auch für Chile. Denken wir an die schöpferische Explosion, die durch die Politik und die genetische Pflege des Leibes und der Seele in Deutschland in so kurzer Zeit, während der kurzen Periode des Hitlerismus, hervorgerufen wurde. Wir berichteten schon in Das Goldene Band, wie die Alliierten und Russen eindrangen und die Erfindungen sowie industriellen und wirtschaftlichen Patente des Dritten Reiches plünderten, damit ihre Kriegskosten reichlich deckten. Wenn sie diese bisher nicht alle praktisch ausgebeutet haben, so hat dies genau seinen Grund in der genetischen Unfähigkeit und weil sie ein jüdisches Wirtschaftsimperium, das auf Erdöl, Elektrizität, auf Gewinne und Ausbeutung aufgebaut ist, nicht zerstören wollten. Darré wendet sich gegen die bürgerliche und 19. Meinung von Oswald Spengler, die mechanisierte Organisierung, den Mangel an magischem Rassismus, der die Juden glücklich macht, die immer den Untergang des Abendlandes wünschten und förderten. Wir haben uns daran gewöhnt, sagte er, das Aufsteigen und den Niedergang der Völker als unvermeidlich anzusehen. Besonders seit dem Untergang des Abendlandes von Oswald Spengler ist eine ganze pseudowissenschaftliche Schule auf diesen Denkzeilen errichtet worden. Eine Schule, die die Völker erscheinen, reifen und sterben lässt, genau wie Individuen. Das Falsche dieses Postulats wird durch die Geschichte selbst bewiesen, die wir heute im Jahre 1941 erleben, in dem Deutschland sich wieder in einem Weltkrieg befindet. Und das ist nicht darauf zurückzuführen, dass wir uns im Niedergang befinden, sondern dass uns dieser Krieg aufgezwungen worden ist, weil der Rest der Welt uns um die Lebenskraft unseres Volkes beneidet und sie fürchtet. Man bekämpft uns nicht, weil wir am Ende sind, sondern weil wir es gewagt haben, eine der wesentlichsten Revolutionen in der Geschichte der Menschheit zu verwirklichen. Somit ist unser Volk geschichtlich das älteste von Europa. Die Völker, die uns bekämpfen, sind alle viel jünger, geschichtlich gesehen. Spenglers Theorie und die biopolitischen Ursachen für diesen Krieg widersprechen sich. Walter Daré hat grundlegend dazu beigetragen, das Leben und die Gewohnheiten der Deutschen zu läutern, sie von jenem jüdisch-christlichen Sinn der Sünde und des Abscheus vor dem Körper zu befreien. Dies wurde durch Kraft, durch Freude bei der Jugend erreicht. Er zitiert in dem Zusammenhang die Überlegungen von Tacitus über die Germanen: Die Jugend wächst ausschließlich zu Hause heran, bis sie den Körper und die körperliche Haltung hat, die wir so bewundern. Auch Cäsar sagt in seinem Krieg von Gallien: Von Kindheit an neigen sie dazu, sich durch Übungen abzuhärten. Wer sich am längsten der sexuellen Beziehung enthält, erntet die höchste Achtung. Man denkt, dass es die Energie sowie die physische Gestalt und die Moral erhöht. Ein Verhältnis mit einer Frau vor dem 20. Lebensjahr zu haben, gilt als eines der schändlichsten Vergehen. Es gibt aber keinerlei Heuchelei in Bezug auf den Körper, da Männer und Frauen gemeinsam nackt in den Flüssen baden und sich derart kleiden, dass ein Teil des Körpers unbedeckt bleibt. Die Trennung von Seele und Körper war dem Arier, dem Nordischen, dem Germanen gänzlich unbekannt. Bis zur Einführung des Christentums, das verhängnisvolle und ausartende Folgen in den skandinavischen Ländern durch das Puritanertum haben sollte, sodass die von Julius Evola gemachte Beobachtung in ihrer Grundlinie zusammenbricht, die er als Beweis für seine Theorie der Rassen des Körpers, der Seele und des Geistes an den Schweden, Dänen und Norwegern anführen möchte, behauptend, dass diese Nachfahren der Wikinger heute nichts sind, trotz ihrer biologischen reinsten Rasse, weil sie einer Rasse des Geistes ermangeln. Die Entartung kommt nicht von innen heraus, sondern im Gegenteil, von der Auferlegung einer jüdischen Auffassung der Welt, die mit fremden Gewohnheiten eine Zweiteilung zwischen der Seele und dem Körper schuf durch das Gefühl der christlich-jüdischen Sünde, damit die Lebensgrundlage zerstörend, auf der eine gesunde Rasse wachsen und sich entfalten kann. Sie hätte wieder blühen und rasch gesünden können, wenn Hitler, Daré und Knut Hamsun den Krieg in materieller Hinsicht gewonnen hätten, wenn sie nicht vorerst verlierend siegen mussten. Die ganze Auffassung Evolas von den Rassen fällt als unnötig in sich zusammen, wenn wir die grundlegende Wahrheit in Betracht ziehen, dass es für den arischen Menschen nie jene Teilung zwischen Körper, Seele und Geist gegeben hat. Der Körper schließt die anderen ein und umgekehrt. Denn Körper und die Natur sind nur Symbole einer anderen Sache, die von dem Demiurg verdorben wurde. Durch die arische hyperboreische Verkörperung stellt sich die Verpflichtung zur Verwandlung vom dramatischen Punkt ausgehend, in dem sich der Prozess der Involution befindet. Der Körper und die Rasse sind grundlegend. Von ihnen aus und auf sie einwirkend erreicht man das Übrige. Es gibt hier keine andere Möglichkeit. Das mussten die Katharer und die Gnostiker nicht. Evolas Auffassung stützt sich auf die jüdische und lateinische künstliche Teilung des Lebens, auf die künstliche Teilung des Körpers, der Seele und des Geistes. Etwas völlig Widersprüchliches gegenüber der nordischen, hyperboreischen, polaren Verkörperung, die den eigenen Körper, seine Stradivari, schafft und erquickt. Eine unheilvolle Auferlegung auf unser Sein durch das jüdische Christentum mit Feuer und Schwert eingeprägt, hat uns den Ursprung des auch göttlichen Körpers des Arias, aller Körper, vergessen lassen. Das ist das Holz Zions, auf dem man den germanischen Menschen und seine heidnischen Götter kreuzigte. Auch uns, die Chilenen und unsere weißen Götter.